Ich bin Genetik, wie die Borg in Star Trek. Das Wort Genetik erklärt immer alles. Ich brauch keinen Heiler, ich bin der Heiler und der Tank und der Schaden und der schnellste in ganzen Welt hier, Digga. Und wir haben den Kühlschrank immer dabei, es ist der Karren, den wir haben, du willst ne Bratwurst, denn frag ein Genetik. Wir kommen rein, alles leuchtet giftgrün, ihr bufft euch sauber, wir buffen auf Wahnsinn, high auf Bällchen, Acid-Bomb voller Chemie steht bereit. Mein Homunculus guckt dich an und beschützt mich und unsere Freunde. Meine Kanone im Kamm feuert Bällchen und die Monster fallen um wie ein heißes Messer durch die Butter. Geil, wir sind Genetics. Ihr hielt euch noch manuell, well mit White Potion 300 HP, wie süß. Mein Potion Pitcher Skill hielt damit über 2000 P. Ich mix mir gerade bessere Portionen, die füllen unsere SP. Priester hebt die Hände, jetzt ist hier jede Minute Wochenende. Die Priester haben nichts mehr zu tun, wenn ein Genetik da ist. Ich kipp dir einen Cocktail rein, 100% HP, 100% SP. Priester mag nie. Einfach zu langsam, Digga. Du hast meine Portion, ich hab Formel. Du hast Übergewicht, kleiner Priester. Ich hab einen Karren, der ist edel und geil. Wir sind geil, wir sind high, wir sind stärker als ein Andromeda. Priester liegt ja nackt, wobbel langsam die Nedität. Ein Kanöpfchen volles Leben bam. Wir sind geil, Chemie im Karren, ich schär dich Späße. Du bottest noch Mr. Pico-Reiter. Ich werfe dir mit Potion Pitcher White und Slim Potionen rüber. Genetik hat die Welt, Priester Name Gleiter. Genetik hat die Welt, Priester Name Gleiter. Genetik hat die Welt, Priester Name Gleiter. Genetik hat die Welt, Priester Name Gleiter. Wir sterben nicht, wir korrigieren Fehler. Wir bügeln drüber wie ein heißes Messer durch die Butter. HP fällt, dann frag ein Genetik und deine HP und SP sind sofort wieder da. MVP fällt, noch bevor er was sagt. Genetik schmeißt ihn Bällchen an den Kopf, Problem gelöst. Priester liegt am Boden, jucken ihm die Huden. Kein Problem für uns Genetik, wir können euch auch wieder beleben dank der neuen Formel. Kein Cooldown, Chartcannon auf 100% Schussrate. Kein Limit, durchbuttern, Gegner tot. Alles klar. Wir sind geil, wir sind geil, wir sind high, wir sind high. Wir sind stärker als ein Andromeda. Priester hört ja nach, über langsam Genetik-Tritt. Ein Knöpfchen volles Leben bahn. Wir sind geil, Chemie im Karren, nicht jedes besser. Du portest noch Mr. Pico-Reiter. Ich werfe dir mit Potion Pitcher White und Slim Potion rüber. Wir sind geil. Wir sind geil, wir sind geil. Die sind geil, die sind geil, die sind geil, die sind geil, die sind geil.